Die Wahrscheinlichkeit, also in der Werbung, da machen die das so, als ob das ziemlich wahrscheinlich wäre. Da zeigen die nur die Gewinne. Die wollen ja Geld bekommen, ne? Die wollen ja diese Schweine kosten ja Geld, um damit zu machen. Auf jeden Fall. Aber die, ja, die Sache ist, es ist wahrscheinlicher. Ja. Warum man also nicht selber? Ob man dann das über 120 Millionen Euro gekonnt hat? Das ist bei vielen Lottogewinnern so gewesen. Sie denken, die hätten mit 3 Millionen Euro sehr viel. Als ich ein Kind war, habe ich auch eine Folge bei SpongeBob gesehen, die genau dieses, die diesen Fall wiedergibt. Ich glaube, da hat jemand den sehr viel Geld bezahlt für, ich muss gerade eine Treppe machen, für irgendeine Kugel, die die gefunden haben. Und da, danach haben SpongeBob hatte dann so viel Geld. Patrick hat ihn gewarnt, wenn du so viel Geld ausgibst für praktisch gar nichts,